sie ist, was ich mir schon immer vorgestellt habe. Ich freue mich, dass ich mich ihr vorgestellt habe. Ich hoffe, dass ich bin, was sie sich vorgestellt hat. Sie liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Sie hat lange Beine, redet leise, scheißt auf Autos, scheißt auf Scheine. Wär sogar mit mir zusammen, wär ich pleite. Raucht gern mit mir paar Gramm in der Pfeife. Mag sogar, wenn ich sie mal nach Haus schick. Mag sogar, dass ich mal manchmal ausflipp. Sie ist unglaublich schön, dafür gibt es einfach keinen Ausdruck. Sie ruft an, um zu sehen, was ist. Sie sagt mir, wo, wann und mit wem sie ist. Nur das einzige Problem hier ist, so eine Frau existiert hier nicht, Mann. Sie ist einfach makellos und ihr Zähn nicht verwöhnt. Eine weiße Weste, nur super schön. Sie gibt sich, wie sie ist. Keine Zickereien, sie ist so rein wie ein weißes Stück Papier. Ich mein, sie ist uns allen voraus. Wenn sie lächelt, strahlt sie Sonne aus. Ich mein, ihr Blick kann einen nur verführen. Wenn sie nur wirklich wär, ständ ich vor ihrer Tür. Sie ist ein ungeschliffener Diamant. Sie ist für mich die rechte Hand. Sie ist zwar da, jedoch nicht wahr. Allein die Vorstellung von ihr ist wunderbar. Sie ist ein ungeschliffener Diamant. Sie ist für mich die rechte Hand. Sie ist zwar da, jedoch nicht wahr. Allein die Vorstellung von ihr ist wunderbar, yeah, yeah. Sie ist der Shit, sie muss der Shit sein, so wie sie tickt. Sie shit, sie fickt mich, nimmt mich mit, wenn sie sich verpisst. Ich komm nicht klar mit dieser Chick, ich lass sie gar nicht aus dem Blick. Lieb's, wie sie atmet, wie sie nickt, ich lieb sie arg, das ist kein Witz. Lieb ihre Art, lieb ihre Tricks. Ich weiß nicht, was der Deal ist. Ich bemühe mich, aber meinst du, ich kapier das? Kapier nix, wenn sie hier ist, weil's zu viel ist. Sie beansprucht mein ganzes Hirnshit. Sie ist wunderbar, wunderbar, bringt mich um und das war's. Ey Girl, du machst mich crazy. Wir hören Wu-Tang und Lazy. Doch du existierst nicht, Baby. Sie ist ein ungeschliffener Diamant. Sie ist für mich die rechte Hand. Sie ist zwar da, jedoch nicht wahr. Allein die Vorstellung von dir ist wunderbar. Sie ist ein ungeschliffener Diamant. Sie ist für mich die rechte Hand. Sie ist zwar da, jedoch nicht wahr. Allein die Vorstellung von dir ist wunderbar, yeah, yeah. Wär sie da, dann würd ich Zeit mit dir verbringen. Sie auf Händen tragen, tagelang nur mit dir labern. Nun die Zeit vergessen, mit dir schick in einem Restaurant essen und sich fühlen wie ein King. Ja, das ist mein Ding, ich weiß, ich könnte so weiterreden. Von Stadt zu Stadt mit dir schweben, so dass sie mich prägt, ob im Schlaf oder im wirklichen Leben. Sie gibt mir Stärke, gibt mir Mut, sie schenkt mir Liebe, es tut mir gut. Für mich ist sie da, verdammt, jedoch nicht wahr. Diamant. Sie ist für mich die rechte Hand. Sie ist zwar da, jedoch nicht wahr. Allein die Vorstellung von dir ist wunderbar. Sie ist ein ungeschliffener Diamant. Sie ist für mich die rechte Hand. Sie ist zwar da, jedoch nicht wahr. Allein die Vorstellung von dir ist wunderbar, yeah, yeah.